Und damit herzlich willkommen zu Dropkick Drummer 159. Da sind wir wieder. Wir ist heute der Hörerkreis, denn nach langer, langer Zeit werde ich heute mal wieder alleine eine Ausgabe aufnehmen. Thomas ist verhindert und ich kann mich schon nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal dieses große Projekt gestartet habe und mal alleine was aufgenommen habe. Zum Glück kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Es ist immer ganz schnell wieder ausgelöscht, wenn ich so etwas mache. Und es wird natürlich immer, es stößt natürlich auf fantastische Kritiken immer, wenn ich das mache. Dementsprechend habe ich heute gedacht, ach, es ist so viel passiert, du musst unbedingt mal wieder alleine aufnehmen. Und ich bin mir gar nicht so sicher, warum ich eigentlich alleine aufnehme, denn so viel ist eigentlich gar nicht passiert. Vielleicht einfach nur zur Vollständigkeit halber und damit wir nicht schon wieder eine Folge ausfallen lassen müssen. Und ich möchte direkt nur zum Anfang, mache ich mal das jetzt, was ich eigentlich immer nach den Sachen mache, weil ich es sonst eh wieder vergesse, das weiß ich ja. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Wrestling-Blog jetzt eine andere Domain hat, einen anderen Namen, den man eingeben muss, um dahin zu gelangen, zum Beispiel. Dachte ich mir mal so, damit das ein bisschen besser erreichbar ist und vielleicht ein bisschen mehr auf Leute stößt, die es hören. Wir haben zwar jetzt schon eine breite Zuhörerschaft, muss man zugeben. Und ich weiß, ich kenne nur die Download-Zahlen, ich weiß nicht, die Streaming-Zahlen, die dürften dann natürlich noch abweichen und etwas höher sein. Naja, auf jeden Fall, um auf unsere Seite zu gelangen, kann man ab jetzt auch www.podcast.com eingeben. Wenn man wrestlingblog.wordpress.com oder .de eingibt, wird man weiterhin weitergeleitet. Das bleibt bestehen, für immer und ewig, solange es diese Seite gibt. Und das ist ja hoffentlich immer und ewig. Und ja, das war's auch eigentlich schon. Passend dazu gibt es noch so ein kleines neues Design. Es ist jetzt alles ein bisschen dunkler. Es ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was bisher war. Es ist nicht mehr weiß, es ist schwarz. Meiner Meinung nach sieht es besser aus. Ich finde es, also es war so langsam auch mal wieder nötig, einen Wechsel zu machen, denn es gibt immer so eine Zeitspanne, nach der geht einem das alte Design ziemlich auf die Nerven. Und ich denke, mit einem Domainwechsel kann man auch durchaus einen Designwechsel in Betracht ziehen und ich habe es gemacht. Ja, das war schon das Wichtigste. Zumindest persönlich. So, dann möchte ich einmal zu der Situation der Power Wrestling, Ringside Radio und alles, was drum und dran ist in diesem netten Verlag. Ich weiß gar nicht, ob der Verlag noch einen eigenen Namen hat. Hängt. Und ich merke gerade, dass ich so ein bisschen was im Hals habe, was natürlich für eine Aufnahme. Mir ist übrigens auch gerade aufgefallen, dass ich noch vom letzten Jahr, beziehungsweise seit dem letzten Jahr, hier noch so ein Schneemann-Figürchen im Regal stehen habe. Das ist schon ziemlich krank. Ja, die Power Wrestling. Der Herr Markus Holzer ist offiziell, inoffiziell, wie auch immer, aber auf jeden Fall, er ist momentan nicht mehr bei Power Wrestling, nicht mehr bei Ringside. Er bekommt wohl, was sehr interessant ist, er bekommt wohl seit einiger Zeit einfach gar keine Antwort mehr von Power Wrestling, von Bruns Holzer, von Bruns Stach und so weiter, von Ringside Radio. Das ist einfach Funkstille. Kommt keine Antworten, er weiß selber nicht, was vorgeht, er hat auch selber geschrieben, er kann sehr gut nachvollziehen, wie sich die Abonnenten von Ringside fühlen, jetzt wo da nichts mehr kommt, er macht da jetzt aber auch nicht mehr mit, er weiß nicht mehr, wie es mit dem Projekt weitergeht und für ihn scheint es so, als ob es vorbei wäre, mit ihm, da. Also er bekommt einfach keine Antwort mehr, das ist schon eine ziemlich ruppige Art, gute Schreiberlinge loszuwerden, zumal Herrn Holzer auch ein nicht geringen Teil zur Power Wrestling beigetragen hat. Ich weiß nicht, wie es mit dem Magazin weitergehen soll. Und wer jetzt das alles schreiben soll. Denn ich habe das schon in der früheren Zeit, wenn ich mir mit Thomas immer mal wieder ganz gerne ein Power Wrestling gekauft habe, haben wir immer die Zeitschrift durchgeblättert. Also eigentlich haben wir die Zeitschrift immer ja nur für die Poster gekauft. Auf jeden Fall haben wir die Zeitschrift dann auch wohl mal durchgeblättert. Und dann haben wir immer unter dem Artikel geguckt, wer das denn eigentlich geschrieben hat. Und ja, meistens lautete der Name dann Markus Holzer, außer die TNA-Sachen. Die schreibt, glaube ich, auch irgendjemand anderes. Ach, keine Ahnung, wie der heißt. Und Herr Bruhn schreibt hin und wieder mal so eine Kolumne oder was ähnliches. Starr ist das Gleiche. Ich bin übrigens bei der Suche, bei ein bisschen rumgucken im Power Wrestling Forum auf einen Thread gestoßen, der auch mittlerweile gelöscht wurde. Den man allerdings auch in so einer abgespeicherten Variante da gucken kann. Oder zumindest im Google Chrome geht, also ich weiß nicht, wie das mit anderen Browsern ist. Von Alexander Nolte, ich weiß den Namen gerade nicht genau, ich könnte mal ganz schnell nachgucken und wieder die allseits bekannte Methode anwecken, so lange zu reden, bis ich das finde, was natürlich eine ganze Zeit ist. So, gucke jetzt auf Facebook, denn ich habe den Herrn da auch letztens gefunden. Internet ist schnell. So, und wie wir das kennen von guten Seiten, kommt dann der Name natürlich nicht. Das habe ich mir schon fast so gedacht. Ja, das ist ja fantastisch. Also kann ich euch den Namen nicht sagen. Naja, auf jeden Fall auch dieser Herr, der hat wohl eine lange Zeit für Pro Wrestling geschrieben. Auch mit dem ging das wohl relativ genauso. Der hat auch einfach irgendwie nicht mehr Kontakt mit denen gehabt. Niemand sich bei ihm großartig gemeldet, einfach nicht mehr da. Und er hat auch berichtet davon, dass wohl in seinen Artikel Schreibfehler und Kürze und so reingebracht wurden, die er selber nicht gemacht hat und so. Ist schon alles sehr seltsam. Wie das bei Pro Wrestling abläuft, ist fragwürdig. Ich werde also auf jeden Fall in nächster Zeit kein Pro Wrestling mehr kaufen. Das bei der Kritik, die ich da gehört habe, eindeutig nicht. Und dann gab es ja die groß angekündigte Breaking News auf powerwrestling.de, die sogar mit einem Countdown versehen war. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Countdown, der lief gar nicht bis zum Ende. Ich glaube, da kam einfach eine andere Zeit ganz schnell. War sehr komisch. Irgendwie um Viertel vor eins kam die Nachricht. So nachts. Und das kann irgendwie nicht. Das ist nicht die richtige Zeit gewesen. Der Countdown lief nicht zu Ende. Naja, auf jeden Fall die Breaking News. Ich meine eigentlich mal gelesen zu haben. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass die News irgendwas mit PW selber, Ringside Radio und so weiter zu tun haben sollte. Ja, ein weiteres Versprechen, woran sich niemand gehalten hat. Die Breaking News bezog sich auf die WWE. Und dass die wieder nach Deutschland kommen, was ja an sich nichts Besonderes ist, das passiert ja immer. Aber endlich mal wieder mit Raw. Nach Berlin und Stuttgart. Berlin, Auto World und Stuttgart ist, glaube ich, ein Porsche Arena oder irgendwie so. Das ist natürlich fantastisch. Ich denke, da könnte man auch mitrechnen, dass wir dann irgendwie irgendjemand hier da ein bisschen berichten wird. Und das wird sehr interessant. Ich denke da, also ich habe ein bisschen in den Foren ja schon gelesen und die sind alle ganz begeistert und haben alle schon geschrieben, da bin ich auch da und so weiter. Ich denke, es wird wieder um einiges ausverkaufter. Ich denke, es wird sehr, sehr voll. Ich glaube, viele Tickets werden dann nicht mehr übrig bleiben. Ja. Das dazu. Dann gab es eine Raw. Es gab übrigens auch eine Smackdown, die habe ich allerdings nicht gesehen. Deshalb gibt es die in dem Dropkick-Drama-Universum diese Woche auch nicht. Wie schon so oft. Ich habe schon recht lange nicht mehr SmackDown geguckt, muss ich sagen. Seit 3 Wochen oder so. Keine Ahnung, was da passiert. Macht nichts, ich habe nichts verpasst und man kann ja mal wieder einsteigen. Das ist ja das Tolle bei der WWE, man kann ja mal wieder einsteigen. Ich habe Raw von letzter Woche auch nicht gesehen. Und 3 Wochen oder 4 Wochen davor auch nicht und so weiter. Und es macht nichts. Ist nicht weiter schön. Man merkt ja alles in den Replays und so weiter. Naja. Raw Super Show, ja, noch einmal Super Show. Es wird jetzt nicht mehr so stark betont, deshalb werde ich jetzt auch Super Dropkick nicht mehr so stark betonen. So, ja, es ist 16:30. Richtig, und wir schreiben heute den 13.11. Morgen ist wieder Schule. Nicht gut. Praktikum ist vorbei. Schade, schade. So, Raw Opening. Die allererste Raw, die in Liverpool getaped wurde. Also ich gehe davon aus, dass in Liverpool schon mal Wrestling war von der WWE. Aber das war halt einfach das erste TV-Taping. 7.11.2011, diese Raw aus der Echo Arena. Und direkt neben der Echo Arena war so ein schönes, war so ein Dingens. Das wissen natürlich alle Leute jetzt, was ich meine. Ich wollte schon Dreirad sagen, aber das ist nicht so ein Drehrad-Dingens, so ein rundes, großes. Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. So, John Cena beginnt mit, Raw beginnt mit John Cena. Genau so rum. Ja, die England-Fans, die waren wieder sehr gut. Man kennt das ja, wenn die WWE so ein bisschen unterwegs ist auf Tour, dass die Fans da eben ein bisschen anders reagieren als die USA-Fans, die das schon des Öfteren gesehen haben. Und so war es auch hier. Sehr schönes Publikum, sehr schöne Reaktion über den Abend, war fantastische Crowd und ich werde diesmal nicht korrigiert. Gruß an Thomas. Der diese Sendung jetzt auch hört. Also nochmal ein Gruß an Thomas. Gruß an Thomas von allen. Gruß an Thomas, dem es übrigens nicht schlecht geht. Nein, das ist nicht. Thomas ist einfach sehr beschäftigt mit Konzerten. So, John Cena kommt zum Ring, in den Ring und er spricht so ein bisschen über The Rock, das Match bei WrestleMania, Survivor Series und dass sich alle jetzt irgendwie nur auf die Raw nächste Woche konzentrieren, wo The Rock ja anwesend sein wird. Aber jetzt ist erstmal die Raw diese Woche wichtig. Denn er wird heute mit einem zukünftigen Hall of Famer auf Awesome Truth treffen. Ob zukünftiger Hall of Famer, ich will es bezweifeln. Wobei man weiß es auch nicht, man weiß es nicht. Die Frage ist auch, wie lange wird es die Hall of Fame geben? Die Frage ist überhaupt, was wird die WWE in 30 Jahren machen? Naja, das ist auch so eine interessante Theorie, was, oder Frage, oder These, oder was auch immer. Was, ja, These ist ja nicht, aber Frage einfach. Was wird die WWE in 30 Jahren machen? Was ist in 40 Jahren, was ist in 50 Jahren? Gibt es die WWE in 100 Jahren noch? Welche Stars gibt es in 50 Jahren? Ich meine, John Cena gibt es da natürlich nicht mehr. Höchstens auch in der Rolle eines Ric Flairs. Hoffentlich nicht. Lieber Shawn Michaels mäßig. Naja. Da könnte man sich mal Gedanken drüber machen. Könnte man mal besprechen mit einem Herrn Thomas, wenn er dann wieder auch da ist nächste Woche. So, Awesome Truth kommt auf jeden Fall dazu und Miss ist ziemlich verärgert, denn John Cena hat ja letzte Woche sowohl Miss als auch R-Truth, der da ja in dieser Scream-Maske reinkam, fertig gemacht. Vielleicht war es auch vor 2 Wochen, ich weiß es nicht so genau. Miss meint aber, er hätte ja Cena bei WrestleMania auch schon mal besiegt, das haben ja nicht viele geschafft und naja, dann kommen die in den Ring, machen Cena ein bisschen fertig, die Musik von Zack Ryder ertönt, es entsteht ein Brawl und letztlich sind Cena und Zack Ryder final erfolgreich im Ring und lassen sich feiern. Und Cena stimmt die Woo-Woo-Woo-You-Know-It-Rufe an. War sehr unterhaltsam, fand ich cool. War toll. Zack Ryder ist ja sowieso immer super. Erstes Match war ein Non-Title-Match. Es war ein sehr gutes Match. Dolph Ziggler und John Morrison, Big Girl natürlich auch wieder mit im Ring. Und Dolph Ziggler ist ja fantastisch, der ist genial. Das hat man auch hier wieder gemerkt. Es gab im Publikum Let's Go Ziggler, Let's Go Morrison-Rufe abwechselnd. War super. Eine super Atmosphäre, ein fantastisches Match für so eine Weekly-Show. Kann man nichts dran machen. Ja, der Sieger, der war vielleicht ein bisschen... Ja, ist schwer zu sagen. Also John Morrison hat gewonnen, allerdings nur via Roll-Up. Überraschend. Ja, Dolph Ziggler sah jetzt auch nicht wirklich schlecht aus. Dementsprechend, letztlich ist es egal. So, das nächste Match. Mason Ryan war da. Der hat auch vor dem Match noch so ein Video-Package bekommen. Zum Aufbau, war auch ganz gut. Finde ich eh gut, wenn ein bisschen... Durch diese Video-Package kann man ganz gut so Monster aufbauen. Ansonsten nicht viel. Ich meine, bei The Rear hat man es gemacht, da hat es auch geklappt. Aber, nee, ansonsten... Monster müssen damit aufgebaut werden. Genau wie Brodus Clay. Brodus Clay Rückkehr oder Debüt oder was auch immer. Bei Raw wurde ja jetzt schon wieder verlegt. Da frage ich mich gerade, was denn eigentlich mit dem Tough Enough-Gewinner ist, dessen Name mir schon entfallen ist. Ist kein gutes Zeichen. Jetzt muss ich gerade einmal... Ich denke jetzt gerade an die Tough Enough-Theme-Music zurück. Das wird jetzt keiner erkennen. Ich weiß es nicht mehr. Also ich muss jetzt gerade, wenn ich an den Sieger denke, muss ich an Kevin Nash denken. Das ist keine gute Erinnerung. Also denken wir gleich weiter. Mit Mason Ryan und der besiegte JTG via Full Nelson Slam. Ganz einfach, ganz schnell. Auch hier wieder gute Reaktion vom Publikum, muss man sagen. So, Zack Ryder traf Backstage auf die Bella Twins und Zack Ryder war sehr, sehr fröhlich, da er ja mit Cena im Main Event stehen wird und ja, diesmal wird er auch antreten. Bellas waren anfangs etwas genervt, haben dann noch dieses Woo-Woo-Woo-You-Know mitgesprochen und dann war Ryder auch schon wieder weg. So, Ricardo Rodriguez hat Alberto Del Rio für das nächste Match angekündigt und hier konnte er Kofi Kingston via Aufgabe am Cross-Armbreaker ohne größere Probleme besiegen. War aber auch ein unterhaltsames Match. Und auch nach dem Match hat Del Rio nochmal den Cross-Armbreaker gegen Kofi Kingston gezeigt. Dann kam allerdings CM Punk in die Halle. Und da kam etwas, das habe ich schon seit einiger Zeit nicht mehr gesehen. Und zwar, ein Promo hat während der Werbepause begonnen. Und als wir aus der Werbepause zurückkamen, redete Del Rio schon. Das habe ich zuletzt mal gesehen, Big Show bei SmackDown, als Jack Swagger Champion war. Da gab es das auch, da ging die Promo, fing die Promo an, Werbepause, und dann ging die Promo noch eine ganze Zeit weiter. Muss eine ellenlange Promo gewesen sein. Es war auch eine gute Promo, auch wenn die Werbepause zwischen war. Auch hier war das eine sehr gute Promo. Es ist wahrscheinlich auch noch nichts wirklich Wichtiges passiert. So. Muss ich erstmal nachdenken. ja, und zwar ging es ja darum, CM Punk hat ja Del Rio dazu gebracht, in dem Anaconda weiß, Letzte oder vorletzte Woche, ich weiß es nicht mehr so genau. Ich glaube, ich habe letzte Woche nicht gesehen, aber ich bin mir da auch nicht sicher. War letzte Woche mit den Muppets? Dann habe ich gesehen. Ja, dann war das auch letzte Woche. Auf jeden Fall, letzte Woche hat Punk der Rio in dem Anaconda Vice dazu gebracht, ihm das Titelmatch zu geben und ja, der Rio hat jetzt versucht, das ein bisschen umzukrempeln und er hat jetzt Punk die Möglichkeit gegeben, da mal drüber nachzudenken und zu gucken, ob er das dann zurücknimmt. Und Punk hat natürlich nein gesagt. Das war fantastisch. Ganze Zeit das Promo über, als der Rio da geredet hat und Punks Ausdruck da ganze Zeit. Er hat immer so mitgefühlsvoll und so mit Kopf geschütteln und so und stand da ganz steif da und so, war super. Bis Punk dann anfing zu reden, also Punk wieder in hohe Höchstform hier, fantastisches Promo von ihm. Und er meinte hier, der Rio hätte Money in the Bank eingecashed gegen ihn, nachdem er von Kevin Nash diese Powerbomb bekommen hätte. Dann hätte er ihn mit so einem Stahlrohr besiegt und so weiter und so. Und der Rio würde nur immer über Destiny reden, das hat er fantastisch nachgestellt, das war wunderschön, das muss man sich unbedingt mal angucken. Und er redet immer nur über Destiny, Destiny, Destiny, das hat er immer toll betont. Ja, Punk meinte, die Leute würden dann immer vorspulen und letztlich haben sie ja doch nichts verpasst. Ja. Und dann kam das, dass der Rio Punk noch eine Möglichkeit gab, das Match abzusagen. Und Punk hat dann so getan, als ob er nachdenkt, eine ganze Weile und hat dann natürlich, also das Publikum hat dann schon so gemacht und Punk meinte dann natürlich no. Worauf der Rio ihn attackierte. In den Cross-Armbreaker nahm. Punk konterte das aus mit dem Anaconda Vice. Rodriguez griff dann noch ein und der Rio konnte flüchten. Und Punk zeigte dann noch den GTS gegen Ricardo Rodriguez. Ricardo Rodriguez, der wird jetzt Woche nach Woche mit den Finishern abgefertigt. Der bekommt echt so viel ab. Das ist. Also, Ricardo Rodriguez, ich finde den fantastisch. Ich finde, Ricardo Rodriguez ist auch kein richtiger Heel. Ich finde, Ricardo Rodriguez muss man einfach lieb haben. Und dann gab es auch eine super Szene, wo der Rio wieder so am Entrance stand und da in den Ring geblickt hat und da mit CM Punk gesehen. Der hat sich mit dem einen Bein auf Rodriguez gestellt, mit dem anderen in die Seile und hat den WWE-Titel hochgehalten. Fantastisches Bild. So, dann gab es so ein Zusammenfassungsvideo mit den Muppets, was die letzte Woche so gemacht haben, mit den besten Momenten, schönen Musik unterlegt von der Muppets-Show. Und dann gab es auch so extra Videoausschnitte von, die gefilmt wurden, die wir halt noch nicht gesehen haben vorher. War auch super, auch so ein paar Interviewsachen und so, war fantastisch. Schön, sich das nochmal anzugucken. Und das leitete dann weiter zu dem Match zwischen Swagger und Santino Morella, das es ja in der Muppets-Woche schon gab. Da hat Santino dann halt dieses Getränk von dem. Mir ist der Name schon wieder entfallen, es tut mir leid, in der Muppets-Show ist er auch noch nicht aufgetreten, soweit ich bisher geguckt habe. Ich habe die DVD ja jetzt natürlich hier liegen. Also bei manchen Leuten funktioniert dieses Werbezeug von wegen hier, die Muppets sind bei Raw, das soll ja irgendwie auch was bringen. Und ich kaufe mir dann natürlich direkt im Anschluss die Muppets Season 1. Naja. Auf jeden Fall, Santino Marella hatte letzte Woche Jack Swagger mit diesem Gebräu da ja, vollgespuckt und daraufhin den Sieg errungen. Und da gab es dann hier jetzt das Rematch und Jack Swagger konnte Santino Marella dann auch letztlich auch im Ankle-Lock besiegen. Vicky wieder mit am Ring. Was ich allerdings super fand auch immer, als Jack Swagger, der hatte immer so ein Zittern im Auge. Es wurde erst noch gemeint, es wäre, weil er so halt so wütend wäre und aufgeregt oder irgendwie so in die Richtung. Aber ich denke, letztlich sollte das schon so ein bisschen Fingerzeig auf die letzte Woche sein, weil er ja dieses Gebräu da von dem einen Professor von den Muppets ins Auge bekommen hatte. Das ist super. Das sind so Details, finde ich super. Richtig schön. Liebevolle Details sind auch immer toll. So, dann können wir einmal gucken, wie lange wir schon aufnehmen. Ja, wir haben schon ein bisschen was geschafft. So, es wird diese Woche nicht so lang. Ich überlege übrigens, das öfter wieder alleine aufzunehmen. Das ist ganz spaßig, weil man nie unterbrochen wird. Außer vom nächsten Gedanken, der einem schon so ins Gehirn fließt und dann schon rauskommt und man hat das andere noch gar nicht abgeschlossen. Das ist ein bisschen das Problem. Oder man fängt dann ganz schnell zu reden, was vielleicht auch passieren könnte. Schon passiert ist. So, dann kam auch wieder so ein fantastisches Pinkelpausen-Segment. Jerry Lawler ist im Ring und hat seine Lieblingsdiva angekündigt. Kelly Kelly, die kam dann raus und wollte den Fans ihr Titelcover auf Maxim vorstellen und kam noch bei Phoenix und Natalia, haben noch ein bisschen Kelly Kelly nachgestellt, die ja allen gedankt hat und die zogen dann so ein bisschen darüber her und haben auch so gedankt, danke für mein Barbie-Gesicht, für meinen Barbie-Körper und so weiter und Kelly Kelly meinte dann auch, sie hätte keine Ahnung, warum die beiden das überhaupt machen und so weiter und es deutete alle dann auf so einen kleinen Brawl hin. Es kamen allerdings Eve Torres und Alicia Fox und haben Natalia und Beth aus dem Ring vertrieben. Und dann haben wir noch das Cover der Maxine-Ausgabe für den Dezember, wie ich hier doch lese, gesehen, präsentiert bekommen. Das erscheint, das müsste Dienstag oder Mittwoch erscheinen. Nicht, dass das jetzt wirklich interessant wäre, aber das habe ich mir gemerkt. So, fantastisch auch. Das war auch so ein Moment zum Schmunzeln, wie das Publikum dann auf dieses olle Cover da reagiert hat. Die Leute haben alle getan und ich glaube, das war auch wirklich sehr ironisch gemeint von den Leuten. Die haben alle gejubelt, es wäre sonst was passiert. Fantastisch. Die Leute haben applaudiert, sind in die Höhe, fast auf die Knie gefallen, könnte man fast sagen. Parola-Welle und alles und fantastisch. Also diese Reaktion. Man könnte meinen, The Rock wäre wieder da bei Raw, aber es war nur das Cover. So, dann ging es weiter zu etwas, was wirklich niemand brauchte. Ich meine, das jetzt davor, da könnte man auch drüber hinweg gucken. Das hier brauchte wirklich niemand. John Laurinaitis betrat die Halle und kündigte Kevin Nash an. Der hat ja wieder einen Vertrag und so weiter und so fort. Hat wieder diese Musik, die in der abgeänderten Version auch Hulk Hogan momentan bei TNA hat. Glaube ich zumindest. Ich habe ja TNA schon lange nicht mehr geguckt. Das letzte war der Bound for Glory Pay-Per-View. Dieses Wochenende ist übrigens Turning Point. Das können wir jetzt natürlich nicht tippen. Wir werden nachher mal auf die Card gucken. Aber tippen werde ich das nie im Leben, denn ich habe ja gar keine Impact gesehen. Ich habe nicht mal die Ergebnisse gelesen. Also, nie. Ich werde mal auf die Card gucken und dann werde ich mal sagen, wie das so ist. So, und der General Manager, also John Laurinaitis, wollte erfahren, weshalb Triple H von Kevin Nash außer Gefecht gesetzt wurde. Nash kam heraus und erzählte, dass er Hunter noch nie gemochte und bereits in der Vergangenheit aus dem Weg räumen wollte. Das war, er hat irgendwas mit 1995 Royal Rumble oder so erwähnt und Nash setzte seinen Hass gerade gegen Hunter fort. Nach seinem großartigen Auftritt beim Royal Rumble wollte Nash die Band zurückbringen, doch Hunter reagierte nicht auf seinen Kontaktversuch und ohne Nash ist Triple H wertlos. Nash glaubt jederzeit wieder World Champion werden zu können und durch die Attacken bewies er, wie das Spiel korrekt gespielt wird. Bla bla bla. Hab ich jetzt ganz schnell runtergelesen, weil mich das gar nicht interessiert. Das andere war übrigens nicht runtergelesen, das habe ich alles so aus dem Kopf. Natürlich. Und ja, Kevin Nash meinte halt, er hat einmal schon Triple H fertig gemacht, hat gemerkt, wie toll das ist, da kann man das ja nicht nochmal machen. Ja. Das ist auch mit dem meisten machen, so Sachen so. So. Einmal Dropkick Drama gehört, da denkt man sich, ach, da war ja fantastisch, da kann ich ja nicht nochmal hören. Ja, und deshalb haben wir auch so viele Stammhörer. Haben wir wirklich. Es war jetzt nicht ironisch gemeint, also so ist es ja nicht. David Otunga war wieder backstage in seinem superschönen Pullover, englischen Pullover und mit der Teetasse. Ich habe gerade Lust auf Tee, ich brauche mal wieder Tee, machen wir gleich einen Tee. Ja, und David Otunga hat gefragt, wann denn Brodus Clay kommt. Der soll ja, beziehungsweise, hat er nicht gefragt. Er hat gesagt, Brodus Clay soll ja diese Woche bei Raw auftreten und hat da so ein bisschen in Frage gestellt, aber John Laurinaitis meinte, hey, Brodus Clay ist ein sehr besonderer, allerdings nicht der richtige für die komischen Engländer. Das wäre der falsche Ort und deshalb wird der Auftritt nochmal verschoben. Yeah, warum werden immer diese Debüts und Returns und so eigentlich immer verschoben? Das ist ja ganz schrecklich, ey. Naja. CM Punk kommt dazu und teilt mit, dass er bei der Survivor Series neuer Champion wird. Und er hat auch in Frage, also er hat John Laurinaitis eigentlich gelobt, was für eine fantastische Idee das doch war, ihm nochmal die Möglichkeit zu geben, sich umentscheiden zu können, dass er das Titelmatch doch nicht haben will. Das wäre ja eine fantastische Idee gewesen. Das war ein fantastisches Promo-Segment hier wieder. Und Otunga machte sich ein bisschen über Punk lustig, über seine Frisur und so weiter. Er hat ihn irgendwie verglichen, ich weiß nicht mehr mit wem. Und es lief darauf hinaus, dass CM Punk dann seine beiden Fäuste gezeigt hat, die ja jeweils da mit diesem Symbol bemalt sind und ihm da so ein bisschen die Möglichkeit gegeben hat, was hättest du denn gern? Und dann hat er auf Otunga eingeschlagen. bis dann eine Batterie hinzukam und CM Punk rückwärts durch einen Tisch, der da Backstage stand, so gezogen hat. Und auf dem Tisch waren auch einige Nahrungsmittel, die dann alle umgefallen sind. Unter anderem, was mir aufgefallen ist, zwei riesige Eimer mit Popcorn. Da lag eine richtige, der ganze Fußboden voller Popcorn. Und es ist ja sehr interessant, was die WWE-Leute da Backstage dann zu essen bekommen. Da stehen dann riesige Eimer Popcorn und da stand dann noch so eine Schale mit Clementinen, wo sich dann John Laurinaitis vorher, als er mit David O'Tonga gekommen ist, beim Vorbeigehen noch eine genommen hat. Ich möchte übrigens mal hervorheben, wie fantastisch David O'Tonga momentan ist. Noch vor einigen Wochen meinte Thomas ja mit O'Tonga, Michael McGillicuddy im Tag Team, wie schrecklich die sind, aber ich fand den immer schon toll. Vor allem David O'Tonga, der ist wirklich gut. Das merkt man auch jetzt, der ist fantastisch. Ja, und auch dieses Backstage-Segment war wieder sehr gut. Hat mir gefallen. Zuvor hat man CM Punk als Herausforderer sehr, sehr stark und sehr, sehr gut dargestellt, was natürlich sehr sinnvoll ist für den Pay-Per-View. Und jetzt hat man das nochmal so ein bisschen ausgeglichen. Was auch nicht schlecht. Also das ist wirklich gut. Ich muss übrigens noch was zu der Halle sagen da. Diese Echo Arena, die war sehr seltsam. Da war, mal davon abgesehen, dass sie sehr schön war und auch recht groß und sehr, sehr voll. Was ich sehr komisch fand, an diesen Gängen, da waren irgendwie nochmal Bildschirme, wo man nochmal das Geschehen verfolgen konnte. Und die waren genau da, wo man in die Halle geht, an diesem. Das ist sehr seltsam. Ich weiß nicht, wofür die waren. Naja, die meisten Leute wissen jetzt eh nicht, was ich meine. Dementsprechend ist auch egal. Dann kommt der Main Event, ein Tag Team Match. Da haben wir uns alle schon drauf gefreut. John Cena und Zack Ryder gegen Miz und R-Truth. Also gegen Awesome Truth. Und, ja, man mag es mir kaum glauben, aber der am meisten bejubelt wurde in diesem Match, war eigentlich Zack Ryder. Es gab extrem oft in diesem Match und auch ziemlich lange, über lange Distanzen in diesem Match gab es immer We want Ryder, woo, woo, woo und so weiter. Oder dann Let's go Ryder, woo, woo, woo, Chance. Ziemlich laut, lange und so. Fantastisch. Und John Cena hat dann auch immer mit dem Publikum gespielt, wann er denn Ryder eingetaggt hat und so weiter. Und das war fantastisch. Dann gab es tolle Double Moves. Es gab zum Beispiel einen Five Knuckle Shuffle von Cena und Ryder. Wobei der Ref auch sehr gut reagiert hat. Der hat sich nicht einfach hingestellt und zugeguckt. Der hat auch versucht, die beiden noch zu trennen und so, weil er bei dem Ring war und so weiter, weil er Tag Team Match und so weiter und so fort. War sehr gut. Cena und Ryder, so ein schönes Tag Team irgendwie. Aber The Miz und R-Truth konnten Cena und Ryder via Running Knee von The Miz gegen Cena besiegen, während des Three Counts hielt R-Truth dann noch das Bein von Cena am Boden. Zack Ryder war auch dann außerhalb des Rings außer Gefecht gesetzt und ja, dann haben die Heels gewonnen. Das finde ich übrigens auch sehr, sehr gut, dass man sich so langsam auch so in die Richtung bewegt hat, dass auch durchaus mal die Heels eine Raw beenden können und nicht immer John Cena da jubeln stehen muss. Das finde ich sehr, sehr gut. Weil es ist an dieser Stelle ja einfach nur vernünftig, das zu machen. Für die Story. Finde ich sehr gut. Und John Cena ist danach auch nicht mehr aufgestanden, hat gejubelt. Also die Raw endete wirklich mit The Miz und R-Truth, die wir als Gewinner gesehen haben. Und es war eine durchgehend sehr, sehr gute Raw mit sehr, sehr guten Segmenten, mit sehr, sehr gutem Wrestling. Ich kann mich nicht beschweren. Die Zuschauer in Liverpool, die haben einiges zu sehen bekommen und dürften sehr zufrieden gewesen sein. Also Daumen nach oben für Raw. Muppets Raw war fantastisch und auch diese Raw kann ich ohne Punkt und Komma, ohne Wenn und Aber, ohne Punkt und Komma rede ich ja eh immer, ohne Wenn und Aber, empfehlen. So, dann möchte ich gleich einmal zu TNA wechseln, TNA Turning Point. Huch, ich sehe ja schon, die Karte ist recht voll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Matches. Das sind wieder viel zu viele. Ein Match könnte vielleicht bei einer Pre-Show sein. Bei einer Free-for-All-Show, wobei ich da auch nicht so sicher bin. Ob die das vor den kleineren Pay-Per-Views machen, beziehungsweise bei TNA sind ja eigentlich alle Pay-Per-Views kleiner. Bei Bound for Glory hat man es ja davor gemacht. Hier bin ich mir da nicht sicher. So, aus den Universal Studios in Orlando, Florida. Die Zuschauer werden also auch wieder schrecklich sein. Es gibt TNA World TV Championship Match Eric Young gegen Robbie E. Das interessiert mich nicht wirklich. Das könnte aber ganz okay sein. TNA X Division Championship Austin Aries gegen Jesse Sorensen gegen Kid Nash. Das kann sehr gut werden. TNA World Tag Team Championship Match. Sarita und Mexican American. Das sind Hernandez und Anarchia gegen Toxin und Inc. Ein World Tag Team Championship Match. Mixed Tag Team, wo Frauen drin sind, das ist wieder so eine Sache, die kann eigentlich nur TNA machen. Das kann gut werden. Ich weiß gar nicht, wie gut die beiden sind, Sarita und Toxin, ob die was im Ring können. Wenn ja, kann das unterhaltsam werden. Solche Dinge mal davon abgesehen, dass ich die vom Booking recht schrecklich finde, dass die Frauen da ein Cover zeigen können und somit die Männer-Tag-Team-Titel wechseln, das finde ich nicht schön, aber ansonsten können diese Matches sehr spaßig werden. Also da könnte man sich sogar vielleicht drauf freuen. TNA Women's Championship, Velvet Sky gegen Gail Kim, ja, das ist jetzt natürlich auch nicht so interessant. Tag-Team-Match, Mr. Anderson und The Abyss gegen Bully Ray und Scott Steiner, nee, da freue ich mich jetzt auch nicht wirklich drauf. Ich weiß sogar nicht, ob ich den Pay-Per-View gucke, da nächste Woche ja auch wieder Schule ist. No DQ Match, Rob Van Dam gegen Christopher Daniels, das könnte gut werden. Ja, das könnte sehr gut werden. Ist so eine Frage, Rob Van Dam, wie ist der drauf und so weiter. Ich erinnere mich hier an RVD gegen Jerry Lynn Ladder Match vom letzten Bound for Glory Pay-Per-View, meiner Meinung nach das beste Match beim Pay-Per-View, war glaube ich so. Crimson gegen Matt Morgan, stößt jetzt auch nicht auf so großes Interesse. Jeff Hardy gegen Jeff Jarrett, und davon abgesehen, dass Jeff Hardy wieder im Ring ist und es vielleicht ganz interessant sein zu sehen wird, wie denn Jeff Hardy so körperlich drauf ist und ob der was zeigen kann, ist das jetzt auch nicht so das interessante Match. Und im Main Event TNA World Heavyweight Championship Bobby Roode gegen AJ Styles. Ich habe ehrlich gesagt dieses ganze Drumherum, was es um den Titel jetzt gab, was ich total overbooked finde und so weiter, auch wenn ich nicht genau weiß, was überhaupt passiert ist, finde ich alles total schrecklich. Ich habe es nicht verfolgt und deshalb auch Bobby Roode gegen AJ Styles kann ein gutes Match werden, aber interessiert mich nicht wirklich. Ja, damit hätten wir Turning Point durchgesprochen. Ich weiß nicht, ob ich den Paper gucke. Es kann passieren, muss aber nicht. So, dann sollten wir noch erwähnen, es gibt ja Gerüchte, dass John Morrison vielleicht bald nicht mehr in der WWE ist. Der Vertrag, der läuft ja wohl in Kürze aus. Ich weiß gar nicht wann, in Kürze. Naja, und er hat den wohl noch nicht verlängert. Und auch für die ganzen Shows, die jetzt stattfinden, zum Beispiel in Japan, wurde er wohl von der Card gestrichen und stattdessen wird er jetzt wohl Kevin Nash angekündigt, die armen Leute. Also, und der Herrn Morrison kann sich wohl auch ganz gut vorstellen, bei TNA anzufangen. Also unter Umständen sehen wir da demnächst den Herrn Morrison. Wie gut das ist, weiß ich nicht so genau. Könnte recht schrecklich werden? Nein. Aber man könnte sich vorstellen, dass er dann direkt wieder den Titel bekommt und sowas. Hm? Da habe ich eigentlich nicht so viel Lust drauf. Aber letztlich ist es mir auch wieder egal, denn ich gucke ja TNA eh nicht. Also wenn er debütiert, dann gucke ich mir das in Auszügen an. Interessant zu sehen, weil wird dann wohl wirklich, wo genau TNA einen John Morrison hinpacken würde. In die X-Division oder doch eher in die Titelfehde oder eher so in die Richtung Rob Van Dam und das? Könnte sehr interessant sein. Ich denke, für die X-Division wäre er schon fast wieder ein bisschen zu groß und so. Also ich glaube, John Morrison würde vielleicht durchaus in TNA vom Kampfstil passen. So, dann hat WWE mit WrestleMania 28 einen Rekord gebrochen. WWE konnte seit dem letzten Samstag bereits 6,3 Millionen US-Dollar durch den Ticketvorverkauf einnehmen. Und damit hat man den bisherigen Kartenvorverkaufrekord mit 4,8 Millionen US-Dollar von WrestleMania 25 in Houston getoppt. WrestleMania 28 wird ja in Miami stattfinden. Es wurden jetzt schon über 40.000 Tickets verkauft. Das ist eine gute Leistung und zeigt ein weiteres Mal, also Survivor Series war ja auch nach rund 90 Minuten ausverkauft, das zeigt ein weiteres Mal, wie viele Leute einen The Rock noch ziehen kann. Das ist überraschend, finde ich. Also ein Steve Austin zum Beispiel kann das jetzt nicht mehr, wo er jetzt ja auch schon recht oft da war und so weiter, aber finde ich schon recht beeindruckend, dass ein The Rock das so viel mehr kann als ein Stone Cold. Ist aber natürlich sehr schön für die WrestleMania. Also wenn WrestleMania 28 mal wieder also ausverkauft, kann ich mir bald nicht vorstellen, aber nah dran sein würde, das wäre natürlich fantastisch. Und die Stimmung bei dem Event, die wird wahrscheinlich eh fantastisch werden bei dem Main Event. Man muss nur wirklich hoffen, dass keiner von den beiden ausfällt. Das wäre ganz schrecklich. So, dann wird wohl ein weiteres The Rock DVD-Set noch geplant vor WrestleMania am 21. Februar. Das dazu. So, dann bin ich auch sehr gespannt auf Survivor Series übrigens, auch weil da die Atmosphäre fantastisch sein wird mit The Rock und dann auch noch im Madison Square Garden. Andererseits bin ich auch sehr gespannt, wie der Madison Square Garden jetzt aussieht, denn der Madison Square Garden wurde ja restauriert. Es wird jetzt immer schon in den TV-Sendungen auch bei Raw und so weiter gesagt, in the new Madison Square Garden und so weiter. Ich hatte das vor einer ganzen Zeit schon mal in der Zeitung gelesen, dass der restauriert wird. Also man kann auch da gespannt sein. Die Freude auf Survivor Series ist eh ziemlich groß, muss man sagen. Das ist wirklich so ein Event, der kann man wieder überzeugen. So, damit haben wir wrestling-technisch eigentlich das Wichtigste durch. Was gibt es noch zu sagen? Es ist dunkel, ich sollte Licht anmachen. Das gibt es noch Wichtiges zu sagen. So, wo ist Licht? Wo ist Licht? Da ist Licht. Mach Licht an. Licht ist an. Licht blendet. So, was gibt es noch Wichtiges zu sagen? Ich habe heute ein Buch durchgelesen, Ich darf nicht schlafen, von, keine Ahnung, Buch habe ich schon wieder weggelegt. War ein gutes Buch. Ich werde da irgendwie noch eine Rezension zu schreiben und das dann irgendwie auch an alle Leute, die das vielleicht interessiert, hier einfach irgendwie mal verlinken. Ich muss mal gucken, wie ich das, wo ich das hier reinbringen kann und so weiter und so fort. Aber es wird auf jeden Fall nicht unerwähnt bleiben. So, dann habe ich, glaube ich, letztes Mal auch vergessen, unser Vengeance-Tippspiel auszuwerten. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ich meine, Thomas hat 5-4 gewonnen. Also Thomas hat auf jeden Fall gewonnen schon wieder. Das ist sehr schade. Thomas gewinnt momentan definitiv zu viel. Das müssen wir ändern. Das wird auch bald geändert. Auf jeden Fall. Spätestens im neuen Jahr. So, dann werde ich heute Abend ein neues Buch anfangen. Entweder Der Hals der Giraffe oder... ich weiß nicht. Ich weiß so nicht, wie das Buch heißt. Von Don Wilson, ein Buch, auf jeden Fall. Bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, ich sollte mal wieder ein Bildungsbuch lesen. Und Hals der Giraffe steht ja sogar vorne Bildungsbuch drauf. Also da kann man ja echt nichts, beziehungsweise Bildungsroman, da kann man ja echt nichts falsch machen. Da sollte man mal wieder lernen und das Buch ist auch nicht lang. Und das Buch hat viel gekostet. Das Buch sollte schnell wieder verkauft werden. Das hat mir nicht viel gekostet, ich habe es zum Geburtstag bekommen. Aber es soll trotzdem schnell wieder verkauft werden. Und ich glaube, ich werde das heute Abend anfangen. Dazu dann bald mehr. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, jetzt ein bisschen öfter mal so alleine auch aufzunehmen, wenn es anfällt, dass das mal sein muss, sein könnte. Vielleicht auch anders mal. Ja, und ich glaube, dann hätten wir auch eigentlich alles Wichtige durchbrochen und ich möchte jetzt auch nicht noch mehr reden und letztlich kommt dabei doch nichts raus. Miss jetzt gerade wieder nach Muppet Show. Ich werde heute Abend, glaube ich, nochmal Muppet Show gucken. Vielleicht auch mal auf Englisch. Ich habe jetzt auf Deutsch angefangen. Da mache ich das mal auf Englisch. Gibt leider keine englischen Untertitel. Das muss ich direkt mal anmarkern als Negativpunkt. Ja, was ansonsten noch? Ich habe einen Horrorfilm gesehen. Atrocious. A-T-R-I-O-U-C-O-U-S oder irgendwie so. Nee, das war total falsch. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung mehr, wie man den Film schreibt. Ist auch egal. Ist so ein bisschen im Stile von The Blair Witch Project gehalten. Also Horror durch das, was man nicht sieht, nur hört. Der Film ist noch nicht auf DVD und Blu-ray erhältlich, nur zum Ausleihen und hat mir gut gefallen. Kann ich durchaus empfehlen. Für einen lockeren Abend mit ein paar netten Effekten kann man den Film durchaus empfehlen. Ist jetzt aber nicht so der Riesenschocker, muss man sagen. Wobei eigentlich, er ist sehr gut gemacht, er ist sehr authentisch gemacht, so mit so Nachrichten und so, die man dann sieht. Ja, es ist 5 Uhr, beziehungsweise kurz nach 5, meine Uhr ist ja nicht wirklich genau. Hat mir gefallen. Daumen nach oben. So, ich glaube, das sollte jetzt wirklich reichen. Noch mehr kann mir jetzt auch nicht anfallen. Heute Abend könnte ich Shutter Island auch noch gucken, den habe ich auch noch hier liegen. Was sonst noch? Nee, sonst gibt es wirklich nichts mehr zu besprechen, was ich jetzt off-topic hier noch nennen könnte. Ich habe wahrscheinlich wieder was vergessen. Das werde ich gleich nach der Aufnahme merken. So, nächste Woche bin ich dann aber wohl mal wirklich mit Thomas wirklich wieder so da. Mit Drocky Drama. Ja, diese Woche ja auch. Ich werde übrigens auch, ich habe drüber nachgedacht, ob ich, wenn ich alleine aufnehme, einen anderen Deal als Drocky Drama nehmen soll. Aber das habe ich wieder verworfen. Ich habe ja früher so oft alleine aufgenommen. Ich erinnere mich da an Wochenspecials und ähnliches. Oh Gott. Rocky Drama ist Rocky Drama und bleibt Rocky Drama, egal wer aufnimmt, alleine oder zu zweit oder zu fünft. Hat's das schon mal gegeben, wer weiß. So, und damit möchte ich diese Ausgabe beenden. Ich werde nicht Thomas Spruch für diese Ausgabe klauen, das mache ich höchstens in den gemeinsamen Ausgaben und deshalb werde ich mich jetzt ganz... Oh Gott, meine Stimme ist schon wieder am Ende, das kann doch nicht sein. Deshalb werde ich mich jetzt ganz normal verabschieden, das war Rocky Drama 159. Und wir sehen uns oder hören uns bald wieder.